Kapitel 13. Empfange deine Heilung, das gilt für Ungläubige. Gottes Verständnis von Ich bin dein Heiler ist, dass er dich von der Ursache der Krankheit getrennt hat. Als du der Sünde gestorben bist, da hat Gott dich geheilt. Ich hoffe, der Titel dieses Kapitels hat deine Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte damit auf jeden Fall den Schockfaktor erhöhen. Warum? Weil ich dich zum Nachdenken anregen möchte. Sprechen wir nun den Elefanten im Raum an. Will ich damit sagen, dass es keine Christen gibt, die krank sind? Nein. Ich bin nicht dumm, denn offensichtlich gibt es Millionen von Christen auf der ganzen Welt, die krank sind oder irgendein körperliches Problem haben. Ja, sie brauchen Heilung für ihren Körper, und darauf werde ich in einem späteren Kapitel eingehen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Christen und Ungläubigen, wenn es um Heilung geht. Der Christ hat die heilende Kraft Gottes in sich, der Ungläubige bzw. Sünder nicht. Siehst du dich als Sünder, musst du empfangen, siehst du dich als Gläubigen, musst du es einfach nur freisetzen. Lass mich dir also eine Frage stellen. Sagt 1. Petrus 2,24, dass die gerechte Person geheilt wird. Sicherlich ja. Also lass mich dir eine andere Frage stellen, wie kannst du empfangen, was dir bereits gegeben wurde? Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, 1. Petrus 2,24. Du siehst also, es sind einfache Fragen wie diese, die Prediger unserer Zeit durcheinander bringen. Ist 1. Petrus 2,24 für Christen oder für Ungläubige geschrieben? Es ist für Christen geschrieben. Sag dir 1. Petrus 2,24, was du empfangen sollst. Ganz und gar nicht. Warum haben wir dann 1. Petrus 2,24 in eine Stellenbeschreibung statt in eine Identitätsbeschreibung verwandelt? Wir predigen den Leuten, Jesus hat den Preis für deine Heilung bezahlt und die Heilung gehört bereits dir, und dann sagen wir ihnen, dass sie sich in einer Gebetsreihe anstellen sollen, damit sie ihre Heilung empfangen können. Wie kann es dir gehören, aber jetzt musst du es dir abholen. Siehst du, was in unseren Gemeinden vor sich geht? Selbst die Prediger glauben nicht, dass du es hast. Ich erinnere mich an ein Ereignis vor einigen Jahren, als ich von einer Konferenz nach Hause kam, wo ich gepredigt hatte. Mein Sohn Jake war zu der Zeit 12 Jahre alt. Wir unterhielten uns über sein Wochenende, und dann sagte er, Hey Dad, ich habe eine Frage. Er sagte, heute Morgen im Gottesdienst hat der Pastor über Heilung gepredigt und in seiner Predigt immer wieder gesagt, dass Jesus bereits für Heilung gesorgt hat, und dass durch die Wunden Jesu jeder bereits geheilt ist. Und dann sagte er zu allen, wenn ihr Heilung braucht, kommt nach vorne, damit ihr eure Heilung empfangen könnt. Jake sagte, Papa, das macht doch keinen Sinn. Warum sagt er allen, dass sie bereits geheilt sind, und fordert sie dann auf, ihre Heilung zu bekommen? Ich konnte nicht anders, als zu lachen, aber auch sehr stolz auf meinen Sohn zu sein, selbst mit 12 Jahren verstand Jake, dass das keinen Sinn machte. Wie kann man etwas bekommen, das man schon hat? Wir tun so, als habe Jesus unsere Heilung zwar verfügbar gemacht, aber sie liegt auf einer Bank und jetzt muss ich herausfinden, wie ich sie abheben kann. Muss ich das Richtige bekennen? Muss ich meine Autorität nutzen? Muss ich vollkommen in der Liebe wandeln? Wie viele Schlüssel und Schritte gibt es, um die Abhebung tätigen zu können? Warum sollte die heilende Kraft nicht in mir sein, wenn ich der Tempel Gottes bin? Willst du mir sagen, dass Gott in mir ist, die Kraft aber im Himmel gelassen hat? Willst du mir sagen, dass Römer 8,11 nicht wahr ist, wenn mir gesagt wird, dass derselbe Geist, der in mir ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, meinem Körper Leben gibt? In Christus sind wir keine Empfänger, sondern Freisetzer. Ich weiß, es hört sich an, als würde ich Wortklauberei betreiben, aber die Worte, die wir benutzen, verändern unsere Perspektive. Wenn du etwas empfangen musst, liegt es daran, dass du es nicht hast. Wenn du etwas freisetzt, bedeutet das, dass du es hast. Wir versuchen nicht, Heilung zu empfangen, sondern wir setzen Heilung frei. Etwas zu empfangen bedeutet, dass man es nicht hat, aber in Christus haben wir alles empfangen, was der Himmel zu bieten hat. Zu preisen ist der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus des Messias, der uns gesegnet hat mit jeglichem geistlichen Segen in den himmlischen Welten im Messias, F1,3. Du wirst nirgends finden, dass der Apostel Paulus dir sagt, wie du deine Heilung erhalten kannst. Ist dir das überhaupt schon mal aufgefallen? Wo in den Briefen des Paulus an die Gemeinden zeigt er dir Schritte auf, wie du deine Heilung empfangen kannst? Du kannst so viel suchen, wie du willst, aber du wirst es nicht finden. Heilung ist ein wesentlicher Teil der Erlösung, und man sollte meinen, dass der Apostel Paulus, der große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat, sie zumindest erwähnt hätte, aber das hat er nicht. Weißt du, warum? Weil Paulus verstand, dass unser Bund mit Gott nicht nur die Heilung einschloss, sondern uns völlig von der Krankheit trennte. Paulus war klar, dass es im Reich Gottes keine Krankheit gibt. Der Apostel Paulus lehrte uns über die Kultur des Königreichs. Warum sollte er dir zeigen, wie du etwas erhalten kannst, das du bereits hast? Ich weiß, dass es überall auf der Welt Christen gibt, die krank sind und körperliche Probleme haben, das bestreite ich nicht, aber im gesamten Neuen Testament finden wir keine Anweisungen, wie wir unsere Heilung empfangen können. Paulus sagt uns jedoch, dass wir in demjenigen leben bzw. wandeln sollen, den wir empfangen haben. Wie ihr also den Messias Jesus angenommen habt, den Herrn, so lebt auch in ihm, Kol 2,6. Wenn ich Christus empfangen habe, habe ich alles empfangen. Wenn ich eine Rebe bin, die mit dem Weinstock verbunden ist, fließt alles von ihm in mir. In ihm soll ich leben und mich bewegen und mein Sein haben, siehe Epg 17,28. Wie viel von unserer Lehre über Heilung besteht darin, dass WI, einer gerecht gemachten Person beibringen, wie sie mit dem umgehen soll, was ihr bereits gegeben wurde. Lass mich dich in ein Geheimnis einweihen, Christen müssen ihr Heilung nicht empfangen, sondern sie müssen wissen, wer sie sind, bringe den Menschen bei, wer sie sind, und beobachte dann, was in ihrem Leben geschieht. Ich habe nichts dagegen, dass Christen die Hände aufgelegt werde und ihnen Heilung zuteil wird, aber ich ziehe es vor, wenn die Menschen sehen, dass die Heilung ohne mein Zutun geschieht. Ich möchte, dass der Fokus auf dem Christus in ihnen liegt und nicht auf dem Schatt, der vor ihnen steht. Dennoch legen wir Menschen die Hände zur Heilung auf, wenn es notwendig ist. Wenn es um Heilung geht, geht einfach darum, dass das Leben Gottes in ihren Körper hineinfließt. Ob es nun aus mir als Geist oder aus ihnen als Geist her ausfließt, es geht einfach darum, dass das Leben Gottes in den Körper fließt. In meinen Gottesdiensten bringe ich den Menschen nicht bei, wie sie geheilt werden können. Ich beweise schon seit einiger Zeit, dass Dinge geschehen, wenn du den Menschen einfach den Christus in ihnen bewusst machst. Ich will nicht, dass du dich auf dich selbst konzentrierst, ich will, dass du dich auf ihn konzentrierst. In dem Moment, in dem ich anfange, mit dir über deinen Glauben zu reden, stoppen wir den Fluss von Wundern. Weißt du, warum? Weil ich zwei dem Moment, in dem ich anfange, über deinen Glauben zu reden, deinen Blick auf dich und nicht auf Jesus richte. Weißt du, warum ich die Menschen lehre, dass die heilende Kraft Gottes bereits in ihnen steckt? Weil der neue Bund genau das lehrt. Und weißt du, was dann passiert? Die Menschen werden geheilt. Seit Jahren habe ich mit Geistlichen zu tun, die geistliche Ausreden dafür suchen, warum ich Dinge in unseren Gottesdiensten erlebe. Ich leugne nicht die Gaben und Berufungen Gottes. Ich weiß, welche Funktion Gott mir gegeben hat, aber ich weiß auch, was jeder neuen Schöpfung in Christus zur Verfügung steht. Letztendlich geht es nicht um eine Gnade oder Gabe, sondern um die Perspektive und den Hunger. Jeder hungrige Gläubige mit der richtigen Perspektive kann Gott erleben. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen geheilt werden, nur weil sie in einem Gottesdienst sitzen, während ich über die Realität der neuen Schöpfung und unsere Vereinigung mit Christus predige. Ich lehre die Gläubigen nicht, etwas zu empfangen, ich lehre sie, sich bewusst zu machen, wen sie bereits empfangen haben und nun in ihm zu wandeln. Während ich auf einer Heilungskonferenz in Arkansas predigte, stand ein kleiner Junge auf, der sich zwei Tage zuvor das Handgelenk gebrochen hatte, und ging auf die Toilette. Seine Mutter begleitete ihn und nahm ihm den Stützverband ab, damit er sich die Hände waschen konnte. Während er sich die Hände wusch, rief er aus: Mama, es tut nicht mehr weh. Die Mutter sagte, sie habe im Toilettenraum gesehen, wie die Schwellungen und Blutergleise verschwunden seien. Ein paar Tage später ging er zum Arzt und die Ärzte bestätigten, dass das Handgelenk vollständig geheilt war. Den Christen wurde die Wahrheit von 1. Petrus 2,24 unter dem Gesichtspunkt gelehrt, was sie empfangen müssen, anstatt zu sagen, wer sie sind. Wir haben den gerechten Leuten gesagt, was sie bekommen müssen, anstatt ihnen zu sagen, wer sie sind. Vergiss nie, deine Position bestimmt, was dir gehört. Ich versuche nicht, meine Heilung zu empfangen, meine Identität ist, geheilt zu sein, weil meine Identität ist, gerecht zu sein. Im Grunde genommen erzählen die meisten charismatischen Prediger den gerechten Leuten genau das Gleiche, was der Teufel den gerechten Leuten erzählt: Tu dies, und du wirst es bekommen, auch wenn sie es bereits haben. Wie kann ich dir eine Stunde lang predigen, dass du die Heilung bereits hast, und dir dann sagen, du sollst sie dir abholen? Das wahre Evangelium der Heilung ist, dass du von der Ursache geheilt bist und dass die Heilung ein Teil deiner Stellung in Christus ist. Ich bin der Herr, der euch heilt. Gott machte diese aufschlussreihende Aussage gegenüber den Israeliten angesichts der Heilung der Ursache des Problems, des Wassers von Mara. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesaja machte diese aufschlussreiche Aussage im Hinblick auf das, was Jesus tun würde, um uns von der Ursache des Problems zu heilen, der Sünde. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Petrus machte diese aufschlussreiche Aussage gegenüber der Gemeinde angesichts der Tatsache, dass Jesus die Ursache des Problems geheilt hat, die Sünde. Alles, was durch Jesus im Himmel fließt, fließt jetzt in dir. Du musst nicht deine Heilung empfangen, sondern deine Gerechtigkeit freisetzen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Besitz erlangen musst, sondern nur deine Sichtweise ändern musst, indem du deine Position verstehst? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Einzige, was die heilende Kraft Gottes am Fließen hindert, darin besteht, dass ich denke, dass ich sie nicht habe? Einmal predigte ich in einem Jugendlager in Memphis, Tennessee. Ich erzählte den Teenagern von einigen Wundern, die ich zuvor erlebt hatte, und begann dann mit einer einfachen Lehre über unsere Vereinigung mit Christus. In dieser Botschaft sagte ich ihnen, dass sie keine Krankheit haben müssen und dass, wenn sie etwas haben, Heilung in ihrem Körper fließen wird. Wisst ihr, was dann geschah? Ich hatte ein Wort der Erkenntnis über jemanden mit Skoliose. Ich ging zu diesem Teenager hin und legte meine Hände auf seinen Rücken. Er rief aus: In meinem Rücken bewegt sich etwas. Er stand auf und sein Rücken war völlig gerade. Direkt hinter ihm weinte ein junges Mädchen und hob ihre Hand. Ich fragte sie, was los sei, und sie sagte: Ich bin heute Morgen durch das Camp gelaufen und habe zu Gott gesagt: Gott, ich weiß nicht, ob ich wirklich an dieses ganze Zeug über Heilung glaube. Wenn es echt ist, dann bitte ich dich, mir heute Abend etwas zu zeigen. Schau dir an, was Gott für dieses junge Mädchen getan hat. Aber weißt du, was dann geschah? Im ganzen Raum geschah ein Wunder. Ohne dass ich jemand die Hände auflege oder für jemand betete, wurden überall im Raum Teenager geheilt. Ein junges Mädchen saß in der ersten Reihe, und plötzlich verschwand die Hautkrankheit, die sie am ganzen Körper hatte. Dann hob ein junges Mädchen in der letzten Reihe ihre Hand und sagte: Mein verdrehtes Bein ist gerade geworden. Sie war mit einem nach innen gedrehten Bein geboren worden, und während sie dort saß, sagte sie, sie habe beobachtet, wie sich ihr Bein einfach in die richtige Position gedreht habe. Dann hob ein Erwachsener im Hintergrund seine Hand und sagte, eine Wucherung an seinem Bein sei einfach verschwunden. Und dann war es wie Popcorn machen. Alle diese Kinder hoben ihre Hände und gaben Zeugnis von Dingen, die in ihrem Körper passierten. Meine Güte! Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, die auf Jugendlagern passiert sind, auf denen ich gepredigt habe. Die Kinder greifen es einfach auf und wenden es an. Glaube mir, ich kann vollkommen verstehen, dass es dir so vorkommt, als wärst du nicht geheilt, wenn du ein körperliches Problem im Spiegel siehst oder große Schmerzen hast. Aber noch einmal, warum solltest du zulassen, dass deine Gefühle deine Identität verändern? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach nur erkennen musst, dass du für die Sünde und damit auch für die Symptome tot bist? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich unmöglich ist, krank zu sein, weil du der Tempel Gottes bist und Christus so mächtig in dir lebt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unmöglich ist, dass du dem Augenlicht oder dein Gehör verlierst, eine Herzkrankheit bekommst, dass ein Tumor in deinem Körper bleibt oder dass du Arthritis oder Gelenkprobleme bekommst? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich in Christus bin, ausreicht, und das Licht, das in mir ist, wirklich alle Dunkelheit überwindet? Ich sehe mich nicht als jemand, der weit von Jesus entfernt ist und versucht, ihn zu erreichen, ich bin eins mit ihm. Ich bin seine Hände und Füße. Ich bin das Haus Gottes, ich bin eins mit Christus, und er ist eins mit mir,